Umberto Eco, Der Name der Rose. Hörspiel in 4 Folgen nach der deutschen Übersetzung von Burkhard Kröber. Hörspielfassung Richard Hay. Musik Peter Zwetkow. 2. Folge, Der Gesang des Labyrinths. Richtig alles aufgeschrieben, was sich bisher zugetragen hat? In der genauen Ordnung? Meine Hand zittert. Sieh an. Ich sollte ausruhen. Wer so bedrängt ist von Stimmen und Bildern, wie leicht kann sich ihm verwirren, was er berichten will. Das Jahr, ich habe das Jahr nicht erwähnt. Doch, hier, im Jahre des Herrn 1327, letzte Novemberwoche. Aber wie jung ich war, Novize, kaum 18, wo steht das? Und dass der Papst, jener ruchlose Johannes der 22. in Avignon, und der Kaiser auf seinem Zug nach Italien und die Franziskaner vom Papst angegriffen, verleumdet, vom Kaiser geschätzt. Ah ja, wer die Armut Jesu Christi will, muss den prunksüchtigen geistlichen Herren ein Ärgernis sein, den weltlichen aber lieb, weil wer nichts fordert, ist gut zu regieren. Wer sagte das? Mein Meister, Bruder William. Oder? Aber jene entsetzlichen Ketzer und Aufrührer, die sich von den Franziskanern abgespalten haben, jener furchtbare Mann, Fra Dolcino, habe ich ihn erwähnt? Ich werde ihn erwähnen müssen, Fra Dolcino. Mein Meisterbruder William von Baskerville, Inquisitor, der kein Inquisitor mehr sein mochte, habe ich ihn richtig beschrieben? Meine Verehrung für ihn, meine Zuneigung? Seine geheime politische Mission? Sein Streben nach Wahrheit? Mein lieber Azorn, ich fürchte aber, die Wahrheit ist nie, was sie in einem gegebenen Augenblick zu sein scheint. Und seine Mission, die ihn in jenes Kloster führte. Hätte ich das Kloster nicht genauer schildern müssen? Kirche, Refektorium, Küche, der Garten mit Heil und wer weiß auch Giftkräutern und jene geheimnisvolle Bibliothek, die keiner außer dem Bibliothekar betreten durfte. Das Grauen, gleich zu Beginn. Wenn auch, es war ja nur ein Schwein, das geschlachtet wurde. Aber dann der Abt. Warum den den Tod von Bruder Adelmus zu untersuchen, könnt ihr euch frei in der ganzen Abtei bewegen, Bruder William, wie ich gesagt habe. Nicht aber im Obergeschoss des Edifiziums, nicht in der Bibliothek. Adelmus, der ermordete Mensch? Je mehr ich darüber nachdenke, desto naheliegender scheint mir, dass Adelmus sich selber umgebracht hat. Das Skriptorium im Edifizium, über Küche und Refektorium, ein Stockwerk unter der Bibliothek. Mehr als 30 Mönche beim Schreiben, Illustrieren, Kopieren. Ich bin Malachias von Hildesheim, der Bibliothekar. Seid willkommen. Hier Venantius von Salvemeck, Übersetzer aus dem Griechischen und Arabischen und großer Verehrer des Aristoteles. Benno von Uppsala, er beschäftigt sich mit Rhetorik und Grammatik. Berengar von Arundel, Manat Latus, Almarus von Alessandria. Er kopiert Bücher, die unserer Bibliothek nur leihweise überlassen sind. Wie ich erfahren habe, ist kürzlich Adelmus von Otranto, einer eurer Miniaturenmaler, verschwunden. Könnte ich wohl die Handschriften sehen, die er ausgeschmückt hat? Hätte ich nicht eindringlicher schildern müssen, wie jene sonderbaren Figuren auf uns wirkten, die Adelmus gemalt hat, jene fantastisch verdrehte Welt. Verba vana, aut risui apta, non loqui. Und den Streit mit Jorge, der plötzlich hinter uns stand, der uralte Blinde. Unser Herr Jesus Christus bedurfte nicht solcher Narreteien, um uns den rechten Weg zu zeigen. Nichts in seinen Gleichnissen reizt uns zum Lachen oder zum Schaudern. Adelmus jedoch, den ihr heute als Toten beklagt, hatte Gefallen an den Monstern, die er sich ausdachte. Er genoss ihre Ungeheuerlichkeiten so sehr, dass er die letzten Dinge, deren materielle Figur sie doch sein sollten, aus den Augen verlor. Und er durchlief alle, ich sage alle, alle Wege der Schändlichkeit. Und dafür hat ihn Gott zu strafen gewusst. Ich habe Venantius vergessen. Was Venantius antwortete: Ehrwürdiger Jorge, eure Tugend macht euch ungerecht. Ehrwürdiger Jorge, eure Tugend macht euch ungerecht. Ja, so sprach er. 2 Tage bevor Adelmus starb, wart ihr Zeuge eines gelehrten Disputs, der hier im Skriptorium stattfand. Es ging darum, ob und wie man die Wahrheit durch überraschende Ausdrücke, treffende oder rätselhafte, zu erkennen vermag. Und ich wies darauf hin, dass ich auch im Werk des großen Aristoteles sehr klare Worte zu diesem Thema finden. Ich erinnere mich nicht. Ich wundere mich, dass ihr euch nicht erinnert. Denn auch Malachia... Wenn der ehrwürdige Jorge sich nicht erinnern kann, so respektiere gefälligst sein Alter und die Ermüdung seines Geistes, der doch ansonsten sehr lebhaft ist. Schon recht, Bruder Berengar. Wenn das Gedächtnis ein Geschenk Gottes ist, so kann auch die Fähigkeit zu vergessen eine kostbare Gabe sein, die Achtung verdient. Aber ich achte sie nur bei dem ehrwürdigen Mitbruder Jorge. Von dir hätte ich eine lebhaftere Erinnerung an die Dinge erwartet, die damals passiert sind. Als wir hier standen, zusammen mit einem deiner liebsten Freunde. Einem deiner liebsten Freunde. Wie er das gesagt hat. Aber am nächsten Morgen, im ersten Licht des neuen Tages, ausgeschlafen, frisch und kein Gedanke mehr an die Bedrückungen des gestrigen Tages, überkam mich heiß das Glücksgefühl eines erneuerten Glaubens. Sacrificium meum Deus Spiritus contritus cor contritum et propitiatum Deus omne. Hinter der Kirche im Hof vor den Ställen drängten sich Männer um den großen Bottich mit Schweineblut. Über den Rand des Bottichs ragte ein seltsam längliches Etwas, x-förmig und schief. Es waren indes zwei Beine. Die Beine eines kopfüber in den Bottich gestürzten Mannes. Der Abt befahl, dass man die Leiche, denn nur eine Leiche konnte es sein, kein Lebender hätte in einer so widernatürlichen Stellung so lange ausgehalten, aus der eklen Flüssigkeit ziehe. Widerwillig doch, folgsam, traten die Schweinehirten an den Kübelrand und hieften den blutigen Körper heraus, nicht ohne sich selber dabei aufs Heftigste zu besudeln. Das Schweineblut war in der Tat nicht geronnen, da man es, wie mir am Vortag erklärt worden war, gleich nach der Schlachtung gründlich gerührt und dann in der Kälte stehen gelassen hatte. Doch die klebrige Schicht, die den Leichnam bedeckte, seine Kleidung durchtränkte und seine Züge unkenntlich machte, wurde nun zusehends stockig und zäh. Ein Diener eilte mit einem Eimer voll Wasser herbei und goss davon auf das Gesicht des grausigen Toten. Ein anderer beugte sich mit einem Tuch darüber und wusch das Blut ab. Und so erschienen vor unseren Augen allmählich die bleichen Züge des Mönchs Venantius von Salvemec, jenes Kenners der griechischen Welt, den wir am Vortag noch im Skriptorium bei den Büchern des toten Adelmus gesprochen hatten. Adelmus mag Selbstmord begangen haben, aber der hier bestimmt nicht. Und es ist wohl auszuschließen, dass er zufällig auf den Rand des Bottichs hinaufgeklettert ist und aus Versehen hineinfiel. Bruder William, ihr seht, es geht etwas vor in dieser Abtei. Etwas, das eure ganze Klugheit fordert. Ihr müsst rasch handeln. Ich bitte euch dringlichst. War Venantius heute früh während der Mitte im Chor? Nein, ich hatte sein Fehlen schon bemerkt. Hat sonst noch jemand gefehlt? Nicht, dass ich wüsste. War Berengar an seinem Platz? Ja, er war da. In der ersten Reihe, fast direkt neben mir. Natürlich bedeutet das alles gar nichts. Ich glaube nicht, dass jemand über den Hof gegangen ist, um sich dann von hier aus in die Kirche zu begeben. Folglich kann der Leichnam schon seit Stunden im Blut gesteckt haben. Möglicherweise schon seit der ersten Stunde nach Komplett, als alle schlafen gingen. Gewiss, die ersten Knechte stehen auf, wenn es hell zu werden beginnt. Und deshalb haben sie ihn auch erst jetzt entdeckt. William beugte sich über den Toten und musterte ihn, als wäre er den Umgang mit Leichen gewohnt. Er tauchte das Tuch ins Wasser und wischte die restlichen Blutspuren vom Gesicht. Inzwischen waren die anderen Mönche alle gekommen, standen erschrocken im Kreis um den Bottich und schwatzten durcheinander, bis der Abt ihnen Ruhe gebot. Severin, der Bruder Botanicus, der sich auch um die Leichen in der Abtei zu kümmern hatte, drängte sich durch die Reihen und beugte sich neben William über den Toten. Ich überwand mein Grauen und trat als Dritter hinzu, um meinem Meister zu helfen, falls er ein neues Tuch oder mehr Wasser brauchte, und um zu hören, was die beiden miteinander redeten. Hast du schon mal einen Ertrunkenen gesehen? Schon viele. Und wenn ich deine Frage richtig verstehe, sie sehen anders aus. Ihre Züge sind aufgedunsen. Dann war dieser Mann schon tot, als ihn jemand in den Bottich geworfen hat. Warum sollte das jemand getan haben? Warum sollte ihn jemand getötet haben? Wir stehen vor dem Werk eines kranken Hirns. Aber lass uns erst nachsehen, ob sich Verletzungen oder Prellungen oder dergleichen am Körper finden. Am besten, du lässt ihn jetzt gleich ins Badehaus bringen, entkleiden und waschen. Und dann untersuchen wir ihn gründlich. Fang schon mal an, ich komme gleich nach. Während Severin den Vorschlag befolgte und den Toten mit Erlaubnis des Abtes ins Badehaus bringen ließ, bat William den Abt, er möge nun alle Mönche zurück in die Kirche schicken. Und zwar auf demselben Weg, den sie gekommen waren, desgleichen die Knechte und Diener, sodass niemand mehr auf dem Platz zurückbleibe. Der Abt befolgte den Wunsch, ohne sich nach dem Grund zu erkundigen. Und so blieben William und ich allein bei dem Bottich. Viel Blut war herausgeschwappt während der makabren Operation der Leichenbergung, sodass der Schnee ringsum rot war. An mehreren Stellen war er auch aufgelöst durch das verspritzte Wasser. Und wo der Leichnam gelegen hatte, war jetzt ein großer, dunkler Fleck. Schönes Durcheinander hier. Schnee, lieber Arzon, ist ein wunderbares Pergament, auf dem die Füße der Menschen deutlich lesbare Schriftzüge hinterlassen. Aber dies hier ist leider ein schlecht abgeschabtes Palimpsest, auf dem wir kaum etwas entziffern werden. Von hier bis zur Kirche hat es ein großes Gerenne von Mönchen gegeben. Und auf dem Weg von hier zu den Ställen sind Knechte in Scharen gelaufen. Die einzige Zone, die noch unberührt blieb, ist die zwischen dem Schweinestall und dem Edificium. Komm, lass uns sehen, ob wir dort etwas Interessantes finden. Aber was wollt ihr denn finden? Wenn der arme Venantius sich nicht von selbst in den Bottich gestürzt hat, muss ihn jemand hergetragen haben. Wahrscheinlich schon tot. Und wer den Körper eines anderen trägt, macht tiefe Spuren im Schnee. Also schau dich mal um, ob du hier irgendwo Spuren entdeckst, die anders aussehen als die Spuren all dieser schwatzhaften Mönche, die unser Pergament ruiniert haben. Wir machten uns auf die Suche und ich will gleich verraten... Hier! ...dass ich es war. Gott schütze mich vor der Eitelkeit, der zwischen Bottich und Edificium etwas entdeckte. Lass sehen. Abdrücke von Sandalen. In einem Teil des Hofes, den heute Morgen noch niemand betreten hatte. Ziemlich tiefe Abdrücke sogar. Deren Ränder, wie mein kluger Lehrer sofort erkannte, nicht so scharf waren wie die der Mönche und Knechte. Ränder nicht so scharf wie die der Mönche und der Knechte. Das bedeutet, dass frischer Schnee darauf gefallen ist. Folglich sind sie älter. Sieh diese Spur. Als ob derjenige, der hier gegangen ist, etwas hinter sich hergeschleift hätte. Sie führt vom Bottich zum Refektorium. Ja, zur Mauer des Edificiums zwischen dem Süd- und dem Ostturm. Refektorium, Skriptorium, Bibliothek. Schon wieder die Bibliothek. Ich sage dir, Venantius ist im Edificium gestorben. Und zwar aller Wahrscheinlichkeit nach in der Bibliothek. Warum ausgerechnet in der Bibliothek? Ich versuche, mich in die Lage des Mörders zu versetzen. Hätte er Venantius im Refektorium, in der Küche oder im Skriptorium umgebracht, warum ließ er ihn da nicht einfach dort liegen? Hat er ihn aber in der Bibliothek ermordet, dann musste er ihn woanders hinbringen. Sei es, weil die Leiche in der Bibliothek nie gefunden worden wäre und vielleicht war dem Mörder daran gelegen, dass man sie findet. Sei es, weil der Mörder nicht wollte, dass sich die Aufmerksamkeit auf die Bibliothek konzentriert. Und wieso sollte dem Mörder daran gelegen sein, dass man die Leiche findet? Ich weiß nicht, ich stelle nur Hypothesen auf. Wer sagt dir zum Beispiel, dass der Mörder Venantius getötet hat, weil er Venantius hasste? Er könnte ihn auch statt eines anderen getötet haben, als Zeichen, um auf etwas hinzuweisen. Aber was wäre das dann für ein Zeichen? Eben das ist es, was ich nicht weiß. Aber vergessen wir nie, dass es auch Zeichen gibt, die nur scheinbar etwas bedeuten, in Wahrheit aber ganz sinnlos sind, wie Blitirie oder Bubabaf. Grässlich, einen Menschen zu töten, um nichts als Bubabaf zu sagen. Es wäre auch grässlich, einen Menschen zu töten, um Credo in Unum Deum zu sagen. Wir haben den Leichnam gewaschen und sorgfältig untersucht, wie du siehst, keine Verletzung, keine Prellung, als wäre er durch Zauber gestorben. Vielleicht durch Gottes strafende Hand? Vielleicht. Oder durch Gift? Möglich, auch das. Hast du Gift in deinem Laboratorium? Gewiss, auch. Das hängt ganz davon ab, was du unter Gift verstehst. Es gibt Substanzen, die in kleiner Dosierung heilend wirken und in zu großer tödlich sind. Wie jeder gute Botaniker habe ich solche natürlich und mache diskret von ihnen Gebrauch. Zum Beispiel, ich züchte Baldrian in meinem Garten. Wenige Tropfen davon in einem Aufguss aus anderen Kräutern wirken beruhigend auf das Herz, wenn es unregelmäßig schlägt. Eine übertriebene Dosis führt zum Starkrampf und schließlich zum Tod. Und an der Leiche hast du keine Spuren eines besonderen Giftes gefunden? Keine, aber viele Gifte hinterlassen auch gar keine Spuren. Ah. Prächtige Heilkräutersammlung. Alles Erzeugnisse eures Gartens? Nein, viele Substanzen, seltene und solche, die nicht in dieser Gegend wachsen, sind mir im Laufe der Jahre von Mönchen aus allen Teilen der Welt gebracht worden. Ich habe sehr kostbare, die man kaum auftreiben kann. Neben anderen, die sich leicht aus der hiesigen Vegetation gewinnen lassen. Bewahrst du hier etwas auf, was einen Menschen töten kann? Vieles. Wie ich schon sagte, die Grenze zwischen Medikament und Gift ist fließend. Die Griechen nannten beides Pharmakon. Und ist dir in letzter Zeit irgendetwas abhanden gekommen? Nein, in letzter Zeit nicht. Und früher? Wer weiß, ich kann mich nicht erinnern. Ich bin seit 30 Jahren in dieser Abtei und im Hospital seit 25. So lange für ein menschliches Gedächtnis, das ist wahr. Wir sprachen gestern von Pflanzen, die Visionen hervorrufen. Welche sind das? Darüber müsste ich erst einmal nachdenken. Weißt du, ich habe hier so viele Wundersubstanzen. Sprechen wir lieber von Venantius. Was hältst du von der Sache? Darüber müsste ich erst mal nachdenken. Also, erzähl mir, Benno, was neulich geredet wurde, als ihr im Skriptorium über die Miniaturen eures Mitbruders Adelmus diskutiertet. Du, Berengar, Venantius, Malachias und Jorge. Ihr habt das gestern gehört. Es fing damit an, dass Jorge sagte, es sei nicht recht, die ernsten Bücher, in denen die Wahrheit steht, mit unernsten Bildern zu verzieren. Venantius hielt dagegen, dass sogar der große Aristoteles die Meinung vertreten habe, Witze und Wortspiele könnten Mittel zur Enthüllung der Wahrheit sein. Und folglich könne das Lachen ja wohl nichts Schlechtes sein. Jorge widersprach sehr zornig. Aber Venantius, er ist ein... Er war ein großer Kenner der Philosophie. Er sagte, Aristoteles habe das zweite Buch seiner Poetik speziell dem Lachen gewidmet. Und wenn ein so großer Philosoph ein ganzes Buch allein über das Lachen geschrieben habe, dann müsse das Lachen doch wohl eine wichtige Sache sein. Worauf Jorge entgegnete, dass viele bedeutende Paters ganze Bücher über die Sünde geschrieben hätten, die auch eine wichtige Sache sei, aber zweifellos eine üble. Wogegen Venantius einwandte, soweit er wisse, habe Aristoteles aber vom Lachen als einer guten Sache und einem Vehikel der Wahrheit gesprochen. Da fragte Jorge ihn höhnisch, ob er denn dieses Buch des Aristoteles zufällig schon mal gelesen habe. Worauf Venantius antwortete, noch niemand habe es lesen können, da es nicht gefunden worden und vermutlich verloren gegangen sei. Worauf nun Jorge erklärte, wenn man es nicht gefunden habe, dann läge das eben daran, dass es niemals geschrieben worden sei, weil die Vorsehung nicht gewollt habe, dass dergleichen nichtige Dinge verherrlicht würden. Ich wollte nun die Gemüter besänftigen, denn ihr müsst wissen, Jorge ist leicht zu erzürnen und Venantius redete in provozierendem Ton. Und so sagte ich, dass auch in dem uns bekannten Teil der Poetik des Aristoteles ebenso wie in seiner Rhetorik viele kluge Bemerkungen über geistreiche Rätsel zu finden seien. Und Venantius stimmte mir zu. An dieser Stelle griff nun Pacificus von Tivoli ein, der ein großer Kenner der heidnischen Dichter ist, und sagte, in Sachen geistreiche Rätsel übertreffe niemand die Afrikaner. Darauf erwiderte Jorge streng, Jesus habe uns geboten, unsere Rede sei ja oder nein, und was darüber ist, sei von übel. Und fügte hinzu, es erscheine ihm nicht gerade klug, sich ausgerechnet die Afrikaner zum Vorbild zu nehmen. Und da? Da? Da geschah etwas, das ich nicht ganz verstand. Berengar fing plötzlich zu lachen an. Und als Jorge ihn dafür tadelte, sagte er, ihm sei gerade in den Sinn gekommen, dass man bei den Afrikanern wirklich schwierige Rätsel finden könnte. Als Malachias das hörte, wurde er wütend, packte Berengar an der Kapuze und schickte ihn weg. Er solle sich gefälligst um seine eigenen Dinge kümmern. Ihr wisst ja, Berengar ist ein Atlatus. Und dann? Dann beendete Jorge die Diskussion, indem er sich umdrehte und davonging. Wir setzten uns alle wieder an unsere Arbeit. Aber von meinem Tisch aus sah ich, dass erst Venantius und dann Adelmus zu Berengar gingen und ihn etwas fragten. Wie mir schien, wich er zwar ihren Fragen aus, doch im Laufe des Tages gingen die beiden noch mehrmals zu ihm hin. Und am Abend sah ich dann Berengar und Adelmus hier im Kreuzgang miteinander tuscheln, bevor sie ins Refektorium gingen. Und das ist alles, was ich euch berichten kann. Mehr weiß ich nicht. Immerhin weißt du also, dass die beiden Brüder, die hier vor kurzem unter mysteriösen Umständen zu Tode gekommen sind, vorher Berengar etwas gefragt hatten. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe euch nur erzählt, was an jenem Tage geschehen ist, wie ihr es verlangt habt. Aber wenn ihr meine Meinung wissen wollt, Berengar hat mit den beiden über etwas in der Bibliothek gesprochen. Dort müsst ihr suchen. Wieso in der Bibliothek? Was meinte Berengar, als er sagte, man müsse die schwierigen Rätsel bei den Afrikanern suchen? Meinte er damit, man solle die afrikanischen Dichter mehr lesen? Mag sein, so schien es jedenfalls. Aber warum wurde Malachias dann so wütend? Schließlich entscheidet er letzten Endes, ob man ein Buch eines afrikanischen Dichters lesen darf oder nicht. Eines weiß ich allerdings. Wenn man den Katalog der Bücher durchblättert, findet man unter den Bemerkungen, die nur der Bibliothekar versteht, oft eine, die heißt Afrika. Und ich habe sogar schon Finis Africae gefunden. Einmal habe ich ein Buch mit dieser Signatur bestellt. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber der Titel hatte mich neugierig gemacht. Und da sagte mir Malachias, die Bücher mit diesem Zeichen seien verloren gegangen. Das weiß ich. Und deswegen sage ich euch, es stimmt. Ihr solltet auf Berengar achten. Man kann nie wissen. Ja. Man kann nie wissen. Geh nur, ich danke dir. Vielleicht, mein lieber Arzon, sollten wir nun doch unsere Neugier ausdehnen bis an die Grenzen der Höflichkeit und des Respekts vor den Bräuchen und Regeln dieser Abtei und in die Bibliothek eindringen. Berengar. Wo? Dort drüben. Er will über den Friedhof zum Edificium. Hinterher. Berengar! Du warst anscheinend der Letzte, der Adelmus lebend gesehen hat. Ich? Wie könnt ihr so etwas sagen? Ich sah ihn vor dem Schlafengehen, wie alle Brüder. Nein. Du hast ihn danach noch einmal gesehen. Und du weißt mehr, als du uns glauben machen willst. Aber inzwischen geht es um 2 Todesfälle. Du kannst nicht mehr schweigen. Du weißt sehr gut, dass es vielerlei Mittel und Wege gibt, jemanden zum Reden zu bringen. Ja, ja. Ich habe Adelmus an jenem Abend gesehen, aber da war er schon tot. Was? Unten am Steilhang? Nein. Nein. Hier auf dem Friedhof. Er wandelte hier zwischen den Gräbern umher. Als Larve unter den Larven. Ich sah sofort, dass ich keinen Lebenden vor mir hatte. Sein Antlitz war das eines Toten. Seine flackernden Augen schauten bereits die ewigen Höllenstrafen. Natürlich wusste ich erst am nächsten Morgen, als ich von seinem Tod erfuhr, dass ich ein Gespenst gesehen hatte. Aber ich fühlte sogleich, dass ich vor einer Erscheinung stand. Vor einem Verdammten, einem unseligen Geist. Oh Gott, mit welcher Grabesstimme er zu mir sprach. Und was sagte er? Verdammt bin ich, sagte er. Du siehst mich als einen, der aus der Hölle kommt. Und zur Hölle muss ich zurück. So sprach er. Und ich schrie, Adelmus, kommst du wahrhaftig aus der Hölle? Sag mir, wie sind die Strafen der Hölle? Und ich bebte, denn eben erst war ich im Spätgottesdienst gewesen und hatte dort schreckliche Worte über den Zorn des Herrn gehört. Und der Geist sprach zu mir, die Strafen der Hölle sind schlimmer, unendlich viel schlimmer, als unsere Zunge zu sagen vermag. Sieh her, sagte er, diesen leichten Mantel, mit dem ich bekleidet war bis heute, er lastet auf mir und bedrückt mich, als hätte ich auf meinen Schultern den größten Turm von Paris oder alle Berge der Welt und könnte sie nimmermehr abwerfen. Und diese Strafe ward mir zuteil für meine Gefallsucht. Auferlegt hat sie mir Gottes Gerechtigkeit, weil ich meinen Körper für einen Ort der Lüste hielt und weil ich mehr zu wissen vermeinte als andere und weil ich Ergötzen fand an monströsen Dingen, die in meiner Fantasie umgingen und in meiner Seele noch weit monströsere Dinge zeugten. Und mit diesen muss ich nun leben, ewiglich. Sieh hier, das Futter dieses Mantels ist, als wäre es aus Glut und brennendem Feuer. Und dieses Feuer brennt meinen Körper. Und diese Strafe ward mir verhängt für die Sünde des Fleisches, mit welcher ich mich befleckte. Und dieses nimmermehr endende Feuer frisst mich von innen und verzehrt mich. Reiche mir deine Hand, mein schöner Lehrer, so sprach er, damit dir diese Begegnung eine nützliche Lehre sei, mit welcher ich dir vergelte die vielen Lehren, die du mir erteiltest. Reiche mir deine Hand, mein schöner Lehrer. Und dabei schüttelte er einen Finger seiner brennenden Hand und ein kleiner Tropfen von seinem Schweiß fiel auf meine Hand und mich dünkte, dass er meine Hand durchbohre. Und noch tagelang trug ich das Mal, nur dass ich es vor den anderen verbarg. Dann verschwand er zwischen den Gräbern. Und am nächsten Morgen erfuhr ich, dass jener Körper, der mich so furchtbar erschreckt hatte, tot zu Füßen des Felsens lag. Wieso nannte er dich mein schöner Lehrer? Hattest du ihm etwas beigebracht? Ich weiß nicht, warum er mich so nannte. Ich habe ihm nichts beigebracht, Pater. Ich habe Angst. Ich möchte beichten. Erbarmt euch meiner. Ein Teufel frisst mir die Eingeweide. Nein, Berengar, nicht beichten sollst du mir. Verschließe nicht meine Lippen, indem du die deinen öffnest. Was ich von dir wissen will, musst du mir auf andere Weise sagen. Und wenn du es mir nicht sagen kannst, werde ich es auf meine Weise herausbekommen. Bitte mich um Erbarmen, wenn du willst, aber nicht um Schweigen. Zu viel wird in dieser Abtei schon geschwiegen. Sag mir lieber, wie du mitten in der finsteren Nacht sehen konntest, dass dein Gesicht bleich war. Und wie du dir mitten im Regen und Schneesturm die Hand verbrennen konntest. Was hast du zu dieser späten Stunde auf dem Friedhof gemacht? Los, rede, sag mir wenigstens das. Ich weiß nicht, was ich auf dem Friedhof machte. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich weiß nicht, warum ich sein Gesicht sehen konnte. Vielleicht hatte er ein Licht. Nein, er hatte ein Licht. Er trug eine Flamme. Vielleicht sah ich sein Gesicht im Schein dieser Flamme. Wie konnte er ein Licht tragen, wenn es schneite und regnete? Es war nach Komplett. Gleich nach Komplett. Und es schneite noch nicht. Es begann erst danach zu schneien. Jetzt fällt es mir ein. Die ersten Sturmböen kamen auf, als ich zum Dormitorium floh. Denn ich floh zum Dormitorium, in die entgegengesetzte Richtung, in die das Gespenst entschwand. Und mehr weiß ich wirklich nicht. Ich bitte euch, fragt mich nicht weiter, wenn ich euch nicht beichten darf. Gut, geh nun, geh in die Kirche und sprich mit dem Herrn, wenn du nicht mit den Menschen sprechen willst. Oder suche dir einen Bruder, der deine Beichte anhören will. Denn wenn du seither nicht gebeichtet hast, hast du die heiligen Sakramente entweiht. Geh. Wir sehen uns noch. Sehr gut. Jetzt ist mir vieles klar. Klar? Meister, jetzt, wo wir zu allem anderen auch noch das Gespenst des Adelmus haben? Mein lieber Azorn, dieses Gespenst scheint mir alles in allem recht harmlos gewesen zu sein. Jedenfalls rezitiert er seine Seite, die ich schon einmal in einem Lehrbuch für Prediger las. Ich sage dir, diese Mönche lesen zu viel. Und wenn sie erregt sind, sehen sie die Visionen wieder, die sie beim Lesen der Bücher hatten. Ich weiß nicht, ob Adelmus wirklich all diese Dinge gesagt hat oder ob Berengar sie nur hörte, weil er sie hören wollte. Tatsache ist, dass diese Gespenstergeschichte viele meiner Vermutungen bestätigt. Zum Beispiel weiß ich nun, Adelmus hat sich selbst in den Tod gestürzt. Und Berengars Geschichte sagt uns, dass er kurz vor seinem Tod in großer Erregung herumlief. Voller Gewissensbisse über etwas, das er getan hatte. Und dass er so tief erschrocken war über seine Missetat, lag daran, dass ihm jemand sehr gründlich Angst eingejagt hatte. Ja, möglicherweise hatte ihm dieser jemand genau die Höllengeschichte erzählt, die er dann mit so markerschütternden Worten unserem armen Berengar weitererzählte. Und über den Friedhof ging er, weil er gerade aus dem Chor kam, wo er sich jemandem anvertraut oder jemandem gebeichtet hatte. Jemandem, der ihm vermutlich jenen höllischen Schrecken eingejagt hatte und schlimmste Gewissensbisse gemacht. Und vom Friedhof verschwand er, wie Berengar uns zu verstehen gab, in die dem Dormitorium entgegengesetzte Richtung. Also zum Edificium oder auch, ja, das wäre schon möglich, zur Umfassungsmauer hinter dem Schweinestall. Das heißt, zu der Stelle, wo er sich, meiner Hypothese zufolge, hinuntergestürzt haben muss. Und er hat sich in den Abgrund gestürzt, bevor der Sturm aufkam. Das heißt, er starb zu Füßen der Mauer im Müllhaufen. Und erst danach hat der Erdrutsch seine Leiche hinunter ins Tal gerissen. Aber was ist mit den brennenden Schweißtropfen? Der kam entweder bereits in der Geschichte vor, die Adelmus gehört und dann weitererzählt hatte, oder Berengar hat ihn in seiner Regung und seiner eigenen Gewissensqual hinzuerfunden. Denn als Antistrophe zu Adelmus' schlechtem Gewissen gibt es, wie du gemerkt hast, ein schlechtes Gewissen Berengars. Möglich ist auch, dass Adelmus, wenn er aus dem Chor kam, eine Kerze trug. Und vielleicht war der Tropfen auf der Hand seines Freundes nur ein Tropfen von heißem Wachs. Wirklich verbrannt fühlte Berengar sich wohl eher von etwas anderem, nämlich von der gewiss nicht erfundenen Anrede »Mein schöner Lehrer«, die ihm zeigte, dass Adelmus ihm vorwarf, etwas von ihm gelernt zu haben, das ihn nun zur Verzweiflung trieb. Und Berengar leidet, weil er weiß, dass er Adelmus in den Tod getrieben hat, indem er ihn etwas tun ließ, was man nicht darf. Und nach allem, was wir über unseren Bibliothekarsgehilfen gehört haben, mein armer Adson, ist es nicht schwer zu raten, was das war. Ich glaube, verstanden zu haben, was zwischen den beiden vorgefallen ist. Aber sagt mir, wir glauben doch alle an einen barmherzigen Gott. Und Adelmus hatte doch sicher gebeichtet. Warum hat er sich dann für seine erste Sünde bestrafen wollen, indem er eine gewiss noch viel schlimmere oder jedenfalls ebenso schlimme Sünde beging? Weil ihn jemand zu Tode erschreckt hat. Weil ihm jemand Dinge gesagt hat, die ihn zur Verzweiflung trieben. Nie zuvor, lieber Adson, haben die Prediger so schauerliche, furchterregende und makabre Worte gebraucht wie heutzutage. Dabei ist die große Zeit der Bußfertigkeit vorbei. Vor 100 oder 200 Jahren gab es eine große Erneuerungsbewegung. Das war, als jeder, der von der Notwendigkeit einer Umkehr sprach, ob Heiliger oder Ketzer, auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Heute reden alle davon. In gewissem Sinne diskutiert sogar der Papst darüber. Misstraue den Erneuerungen der menschlichen Gattung, wenn die Kurie und die Fürstenhöfe davon zu reden beginnen. Und Fra Dolcino? Er ist tot. Und er starb, so schlimm wie er lebte. Denn auch er war zu spät gekommen. Was weißt du überhaupt von ihm? Nichts. Deshalb frage ich ja. Ich spreche nicht gern über ihn. Eine traurige Geschichte. Sie würde dich sehr beunruhigen. Mich hat sie jedenfalls sehr beunruhigt. Und noch mehr beunruhigen würde dich meine Unfähigkeit, ein klares Urteil über sie abzugeben. Es ist die Geschichte eines Mannes, der schlimme und sinnlose Dinge tat, weil er praktizierte, was viele Heilige ihm gepredigt hatten. Von einem bestimmten Punkt an habe ich nicht mehr verstanden, wer die Schuld daran trug. Ich war wie benebelt. Angesichts einer gewissen Familienähnlichkeit zwischen den beiden Lagern. Dem der Heiligen, die den Menschen die Buße predigten, oder dem der Sünder, die sie dann praktizierten. Oft auf Kosten der anderen. Aber komm, wir haben den ganzen Morgen noch nichts gehabt. Dir muss so schwach im Magen sein wie mir. Lass uns sehen, ob wir in der Küche ein Glas Milch kriegen. Ich hab genau gesehen, Salvatore. Du hast den Hirten, die uns eben die Ziege gebracht haben, was zugesteckt. Das halbe Brathähnchen von gestern Abend für den Abt. Aber du sollst die Klostergüter verwalten und nicht verschwenden. Filii Dei sunt. Und Jesu Christo hat gesagt, das Facite für ihn, was Facite für einen von diesen vorwärts. Du stinkender Fratizell, Mistkerl von einem Minoriten. No. Du bist nicht mehr no. bei den Bettelbrüdern. Für milde gab man die Kinder Gottes, sorgt hier der Abt in seiner Barmherzigkeit. Bin kein Fratizell von Minoriten, no. Bin ein richtiger Mensch von Sancti Benedicti. Merdre a tua scheiß Bogomile. Selber scheiß Bogomile. Und Bogomila, die große Hure, besorgst dir von hinten bei Nacht. Du alte Schwein, du mit deiner Ketzerfresse, raus! Bruder William, du verteidigen dein Orden. Que no es il mio. Sag dem hier, dass Filio Sancti Franciski non ereticos esse. Mater, ille. Raus! Raus! Raus! Bruder William, nicht euren Orden und die heiligen Männer in seinen Reihen wollte ich schlecht machen. Ich meinte nur diesen falschen Minoriten und falschen Benediktiner, der nicht Fisch noch Fleisch ist. Ich weiß Bescheid über seine Herkunft. Aber jetzt ist er ein Mönch wie du und du schuldest ihm brüderlichen Respekt. Ja, schon. Aber er steckt seine Nase dauernd in Sachen, die ihn nichts angehen, weil er unter dem Schutz des Zellerars steht. Er hält sich selber schon für den Zellerar. Benutzt die Abtei, als ob sie ihm gehörte bei Tag und bei Nacht. Wieso bei Nacht? Oh, Bruder William. Ich sehe, ihr müsst euch stärken, bevor ihr ins Skriptorium hinaufsteigt. Wie ich. Habt ihr euch schon an dieses Irrenhaus hier gewöhnt? Oder ein Maus. Mir scheint die Abtei eher eine Stätte hochwürdiger und gelehrter Mönche zu sein. Ah ja. Das war sie einmal. Als die Äbte noch Äbte waren und die Bibliothekare noch Bibliothekare. Aber ihr habt euch ja selbst überzeugen können. Da oben horcht dieser halbtote Deutsche mit den Augen eines Blinden voller Andacht und Hingabe auf das irre Gefasel dieses blinden Spaniers mit den Augen eines Toten. Man möchte meinen, dass der Antichrist jeden Moment hereinspaziert kommt. An alten Pergamenten wird fleißig herumgeschabt. Aber neue Bücher kommen nur selten in die Bibliothek. Wir reden hier oben auf unserem Berg. Und drunten in den modernen Städten wird unterdessen gehandelt. Früher wurde von unseren Abteien aus die Welt regiert. Heute seht ihr ja selbst, was draus geworden ist. Der Kaiser benutzt uns zwar noch, um seine Freunde zu uns heraufzuschicken, damit sie sich hier mit seinen Feinden treffen. Ja, ich weiß ein wenig über eure Mission. Die Mönche reden. Sie haben ja sonst nichts anderes zu tun. Aber wenn er die Dinge in diesem Land kontrollieren will, dann begibt er sich in die Städte. Wir ernten hier Korn und züchten Federvieh. Aber drunten tauschen sie Seide und Linnen und Spezereien und lassen sich gutes Geld dafür geben. Wir hüten hier oben unseren Schatz, aber drunten akkumulieren sie Güter und Reichtümer und Bücher. Schönere Bücher, als wir sie hier haben. Gewiss tut sich in der Welt viel Neues. Aber warum meint ihr, dass der Abt daran schuld sei? Weil er die Bibliothek in die Hände von Ausländern gelegt hat. Und weil er die Abtei führt, als wäre sie eine Zitadelle zur Verteidigung der Bibliothek. Aber er ist doch Italiener. Der Abt hat hier nichts zu sagen. Wo er einen Kopf haben sollte, hat er einen alten Bücherschrank, einen wurmstichigen. Um den Papst zu ärgern, lässt er es zu, dass die Abtei von Fratizellen überschwemmt wird. Ich spreche von den Heretischen, Bruder, von den Überläufern aus eurem heiligen Orden. Und um den Kaiser zu gefallen, ruft der Mönch aus allen Klöstern Nordeuropas hierher. Als hätten wir in Italien nicht genügend tüchtige Schreiber und Gelehrte, die des Griechischen und des Arabischen mächtig sind. Als gäbe es in Florenz oder Pisa nicht genug Söhne reicher und großzügiger Kaufleute, die gerne in unseren Orden eintreten würden, wenn er ihnen die Möglichkeit böte, dadurch die Macht und das Ansehen ihrer Väter zu mehren. Aber Nachsicht gegenüber den säkularen Interessen wird hier nur geübt, wenn es darum geht, den Deutschen zu erlauben, die... Oh, gütiger Herr, verschließ mir den Mund. Ich sage sonst Dinge, die sich nicht ziemen. Geschehen in dieser Abtei unziemliche Dinge? Auch Mönche sind Menschen. Aber hier sind sie es weniger als woanders. Und was ich euch gesagt habe, habe ich selbstverständlich niemals gesagt. Sehr interessant. Und sind das nur eure Ansichten, Bruder Amarus, oder denken hier viele so? Viele. Viele von denen, die jetzt das Unglück des armen Adelmus beklagen. Aber wenn jemand anders in den Abgrund gestürzt wäre, jemand, der sich mehr in der Bibliothek zu schaffen macht, als er sollte, wären sie nicht so betrübt. Was wollt ihr damit sagen? Ich habe schon zu viel gesagt. Wir reden hier alle zu viel, das habt ihr gewiss schon bemerkt. Niemand respektiert mehr das Schweigegebot. Auf der einen Seite. Auf der anderen wird es zu sehr respektiert. Statt zu reden oder zu schweigen, müsste ja endlich einmal gehandelt werden. In den goldenen Zeiten unseres Ordens genügte ein schöner Becher vergifteten Weines, wenn der Abt nicht die nötigen Qualitäten besaß. Und schon war die Nachfolgefrage offen. Ja, ihr versteht mich doch hoffentlich recht, Bruder William. Ich habe das alles nicht etwa gesagt, um gegen den Abt oder andere Mitbrüder zu intrigieren. Gott behüte. Ich bin glücklicherweise völlig unfähig, irgendwelche Intrigen zu spinnen. Los, Bruder William, hebt den Stein von diesem Schlangennest, ihr, die ihr schon so viele Ketzer verbrannt habt. Ich habe noch nie einen Menschen verbrannt. Das habe ich auch. Ja, das habe ich auch nur so dahin gesagt. Also, gute Jagd, Bruder William. Aber seid bei Nacht auf der Hut. Wieso nicht auch bei Tage? Bei Tage werden hier die Körper mit guten Kräutern gepflegt. Und bei Nacht werden dann die Geister mit bösen Kräutern vergiftet. Glaubt nicht, dass Adelmus von der Hand eines Menschen in die Tiefe gestürzt worden ist. Glaubt nicht, dass die Hand eines Menschen Venantius ins Blut getaucht hat. Es gibt hier jemanden, der nicht will, dass die Mönche selber entscheiden können, wohin sie gehen, was sie tun und welche Bücher sie lesen. Und um die Sinne der Neugierigen zu verwirren, benutzt dieser jemand die Kräfte der Hölle, beziehungsweise die Kräfte der mit der Hölle verbündeten schwarzen Magie. Sprecht ihr vom Bruder Botanicus? Severin von St. Emmeram ist ein braver Mann. Aber natürlich... Auch er ist ein Deutscher, genau wie Malachias. Seine Unfähigkeit, Intrigen zu spinnen, ist wirklich überzeugend. Findest du nicht, lieber Arzon? Findest du nicht, lieber Arzon? Wieder zittert mir die Hand. Und meine Gedanken verwirren sich. Gebe der Herr mir die Kraft, mich richtig zu erinnern. War es nicht so, dass der Abt angeordnet hatte, keiner dürfe sich dem Schreibpult des Venantius nähern, außer William, der aber fortwährend gestört wurde? War es nicht so? Als er das Schreibpult untersuchen wollte, die Bücher und Pergamente in der Schublade, die Übersetzung, an der Venantius gearbeitet hatte. Lucianus. Ich konnte damals noch kein Griechisch. Handelt von einem Mann, der in einen Esel verwandelt wurde. Nicht gerade eine übliche Lektüre für Mönche. Ein Auftrag des Dogen von Venedig. Wir dürfen eine Kopie des kostbaren Originals für unsere Bibliothek anfertigen. Die es demnach nicht verschmäht, auch heidnische Fabeln zu sammeln. Die Bibliothek ist Zeugnis der Wahrheit wie des Irrtums. Wieder hatte niemand gehört, wie Jorge sich näherte. Lautlos. Aus dem Nichts. Ich hätte berichten sollen, dass er seinen ständigen Platz im Skriptorium hatte. Er, der Blinde, wusste alles über Bücher, die Bibliothek. Die Mönche fragten ihn oft um Rat. ließ sich mein Meister nicht erneut hinreißen zu einer stundenlangen Diskussion mit Jorge über das Lachen? Und dann, als er sich wieder über das Pult beugte, wer flüsterte da mit ihm? Wollte ihn unbedingt sofort draußen hinter dem Badehaus sprechen. Es scheint vielen zu missfallen, dass ich etwas in die Hand bekomme, das sich auf oder unter dem Tisch des Financiers befindet. Und was sollte das sein? Das wissen wohl nicht einmal jene, genau denen es missfällt. Demnach hätte Benno von Uppsala uns gar nichts zu sagen, sondern will uns nur möglichst weit vom Skriptorium weglocken. Werden wir ja gleich hören. War es nicht so, dass Benno dann von den zärtlichen Blicken sprach, die Berengar dem wohl sehr anmutigen Adelmus des Öfteren zuwarf? Und dass er zufällig gelauscht habe, als Berengar dem Adelmus die Enthüllung eines Geheimnisses versprach, wenn er ihm zu Willen sei? Geistesbegierde, Gingfleischesbegierde. Und dass Benno jetzt neugierig nachts Adelmus gefolgt sei, der in Berengars Zelle schlüpfte, aber nach einer Weile wieder hinausstürmte, voller Entsetzen, und hinter der Zellentür von Jorge verschwunden sei, wohl um zu beichten. Und Berengar dort zitternd im Korridor, und Adelmus, der dann in die Kirche stürzte, und Berengar, der Hände ringend über den Friedhof. Und Venantius, den Benno plötzlich gesehen habe, Venantius, der quer über den Friedhof zu Adelmus in die Kirche. Wie ordne ich das? Woran halte ich mich? Zwei Dinge gilt es jetzt zu tun. Herausfinden, wie man nachts in die Bibliothek gelangt und eine Lampe beschaffen. Kümmer du dich um die Lampe, geh in die Küche, wenn das Essen bereitet wird. Sieh zu, dass du dir unbemerkt eine besorgen kannst. Stehlen? Ausleihen. Zur höheren Ehre Gottes. Aber trafen wir nicht gleich an diesem Abend noch den uralten, den hundertjährigen Alinardus von Grotta Ferrata? Oder hatte der Meister zuerst ein Gespräch mit dem Abt über den Reichtum der Benediktiner, die Armut der Franziskaner, die Ketzer, Fra Dolcino, und über den Celerar Remigius, der einmal Fra Dolcino nahegestanden haben sollte? Die Geschichte wird komplizierter, mein lieber Arzon. Wir sind hinter einer geheimnisvollen Handschrift her, interessieren uns für das Treiben einiger allzu lustvoller Mönche, und da zeichnet sich nun eine neue Spur ab, der Celerar also. Und mit ihm kam jenes seltsame Wesen namens Salvatore. Im Grunde hatte mich der Abt gebeten, den Tod des Adelmus zu untersuchen, als er lediglich dachte, dass einige Mönche schamlose Dinge trieben. Aber nun? Vielleicht ahnt er, dass der Schlüssel zum Ganzen in der Bibliothek liegt. Und will nicht, dass ich meine Nachforschungen auf sie ausdehne. Und setze mich deshalb jetzt auf die Spur des Celerars. Will nicht mehr, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Nicht durch mich jedenfalls. Aber dann ist dieser Ort ganz von Gott verlassen. Hast du jemals einen Ort gefunden, an dem sich Gott rundum wohlfühlen könnte? Und schickte mich in meine Zelle. Ich sollte eine Stunde schlafen, da wir doch nachts einiges vorhatten. Und er inzwischen wieder die vergeblichen Versuche, sich dem Schreibtisch des Venantius zu nähern. Benno, Berengar, Malachias lenkten ihn ab, ließen es nicht zu. So berichtete er mir im Kreuzgang. So war es doch, oder? Das Tier geht um in der Abtei. Welches Tier, Bruder Alinardus? Das große Tier, das aus dem Meer steigt. 7 Häupter und 10 Hörner. Ich hab's gesehen. Wo? In der Bibliothek? Da war ich nie. Ein Labyrinth. Obwohl, du kannst hin, auch wenn die Pforten des Edificiums geschlossen sind. Du musst durchs Ossarium unter den Friedhof. Du kannst durchs Ossarium, aber du willst nicht. Die toten Mönche bewachen es. Ihre Knochen fallen langsam, ganz langsam aus den Gräbern hinab und sammeln sich dort, um den Durchgang zu bewachen. Hast du nicht den Altar in der Seitenkapelle gesehen? Der mit den Totenköpfen? Vierter Schädel von rechts. Drück in die Augen und du bist im Ossarium. Aber geh nicht hin. Der Abt will es nicht. Hast du nicht die sieben Posaunen gehört? Die sieben Posaunen? Weißt du denn nicht, wie der Miniaturenmaler gestorben ist? Der erste Engel blies in die erste Posaune. Und es ward ein Hagel und Feuer mit Blut gemengt. Und der zweite Engel blies in die zweite Posaune. Und der dritte Teil des Meeres ward Blut. Starb nicht der zweite Junge in einem Meer von Blut? Pass auf, wenn die dritte Posaune ertönt. Sterben wird dann der dritte Teil aller Geschöpfe, die im Wasser leben. Gott straft. Du? Hast du Kichererbsen? Ich? Nein, ehrwürdiger Vater. Das nächste Mal bring mir Kichererbsen mit. Ich kaue sie weich. Ist gut. Für die Speichelbildung. Dann, nachts, der Altar in der Seitenkapelle, der sich dreht. Die feuchten Stufen. Der Weg durchs Ossarium. Die aufgetürmten Schädel. Die hin- und her huschenden Mäuse. Das flackernde Licht meiner Lampe. Das flackernde Licht der Lampe, die ich in der Küche gestohlen. Angst. Da, eisenbeschlagene Holztür. Wo sind wir? Hinter dem großen Kamin in der Küche. Vor der Treppe zum Skriptorium. Die steigen wir jetzt hinauf. Niemand ist vor uns hier eingedrungen. Vorausgesetzt, dies hier ist der einzige heimliche Zugang. Gehen wir vorsichtig weiter. Wenn wir das Licht löschen, sehen wir nichts. Und wenn wir es brennen lassen, sieht uns der Unbekannte. Falls sich da oben einer befindet. Unsere Hoffnung ist, dass er mehr Angst hat vor uns, als wir vor ihm. Skriptorium. Durchtasten zwischen Pfeilern und Tischen. Licht immer nur ein paar Ellen. Der Tisch von Venantius. Fehlt was? Heute Morgen waren ja zwei Bücher. Eins ist nicht mehr da. Nur noch ein Blatt. Hier, komm, leuchte. Griechisch? Ja. Pass auf, willst du das Blatt verbrennen? Hey, nicht so nah. Halt, doch, warte. Was ist das? Zeichen auf dem verkohlten Pergament. Eine Geheimschrift über den griechischen Buchstaben. Venantius wollte sich ganz offenbar ein wichtiges Geheimnis notieren und hat dazu eine jener Tinten genommen, die beim Schreiben keine Spur hinterlassen und erst sichtbar werden, wenn man sie erwärmt. Da ist wer. Ihm nach. Er hat das fehlende Buch. Verschwunden. Als hätte ihn die Treppe verschluckt. Wie ich vermutet habe. Hier gibt es noch andere Geheimgänge. Die Schrift. Werdet ihr sie entziffern können? Secretum finis Africae. Geheimnis Manus finis idolum, Africae. Age primum et septimum. Die Hand Marco. Über dem Idol wirke ein auf den ersten und siebenten der vier. Klar? Nein, überhaupt nicht. Aber das war erst viele Stunden später, dass mein Meister die Geheimschrift entziffert hatte. Vorerst saßen wir außer Atem auf der Treppe zum Skriptorium. Wer war das? Wer ist uns zuvor gekommen? Wer war außer uns noch hier? Wer hat das Buch? Benno? Malachias? Berengar? Wird sich herausstellen. Jetzt auf in die Bibliothek. Labyrinth, hat Alinardos gesagt. Labyrinth. Großer Raum, die Finsternis, so wenig Licht. Sieben Wände. Regale. Riesige, hohe Regale voller Bücher. Tisch, Bücher. Bücher. Vier Durchgänge, Rundbögen. Jetzt kleinere Räume. Viereckig wohl. Fenster? Ja, da. Hier nicht. Räume ohne Fenster. Bücher, Bücher. Inschriften über den Rundbögen. Apokalypsis Jesu Christi. Und hier. Super Thronos Viginti Quatuor. Und hier. Nomen Illi Mors. Leer. Altar. Mich schauderte. Facta est grando et ignis. Oh, ich spüre es noch, dies Schaudern. Auf den Thronen 24. Das Name heißt Tod. Es ward Hagel und Feuer. Hatte nicht Alinardus eben noch? Bruder William war unbesorgt. Noch. Sehr labyrinthisch scheint mir die Bibliothek nicht zu sein. Er irrte sich. Wir fanden nicht mehr hinaus. Wo sind wir jetzt? Apokalypsis Jesu Christi. Waren wir doch schon. Nein, anderer Raum heißt nur genauso. Rote Inschrift, schwarze Inschrift. Equus Albus. Nein, jetzt rechter Rundbogen. Jetzt... Ah! Ein Riese! Zwei Riesen! Ein Spiegel, mein wackerer Krieger, nur ein Spiegel. Er verzerrt und vergrößert uns. Geniale Idee. Heb die Lampe. Was steht über dem Spiegel? Super Thronos Viginti Quatuor. Hatten wir schon. Aber in einem Raum ohne Spiegel. Aber da hinten, zwei Durchgänge weiter, da ist wirklich jemand. Da hält jemand eine Lampe. Bedecke unsere Lampe, ich gehe hin. Nein, ich gehe, ganz lautlos. Ich bin kleiner und leichter. Lautlos näherte ich mich der rußig blakenden Lampe, die auf dem Tisch stand. Niemand zu sehen. Glimmt bloß, eher wie ein Weihrauchfässchen. Ein Buch daneben. So schöne Farben, die Malerei. Ein Drache mit 10 Köpfen schleudert mit dem Schweif die Sterne vom Himmel. Seine Schuppen wachsen aus dem Buch heraus. Ein Wald von feurigen Zacken, Lichtkranz. Ein Weib. Fort! Fort! Fort! Schon gut, Hudson. Ich habe dich nur ein wenig beiseite tragen müssen. Aber der Drache... Eine Miniatur, wo das mit der Sonne bekleidete Weib dem roten Drachen entgegentritt. In der Lampe werden Substanzen verbrannt, die Visionen hervorrufen. Jemand füllt sie mit bestimmten Kräutern für die Nacht. Arabisches Zeug, ich kenne den Geruch. Kräuter und Spiegel, dieser Ort des verbotenen Wissens, wird mit Hilfe sehr wertvoller Erkenntnisse geschützt. Wissenschaft im Dienst der Verschleierung statt im Dienst der Erleuchtung gefällt mir nicht. Ein perverser Geist beherrscht die fromme Verteidigung dieser Bibliothek. Fragt sich nur, wie wir hinauskommen. Welch ein Vergnügen für Malachias, wenn er uns morgen hier findet. Ich spüre was auf meiner Stirn. Eine unsichtbare Hand. Ein Luftzug. Heb die Lampe. Sieh den Spalt in der Mauer. Und da, gegenüber. Die Bibliothek muss ja belüftet werden. Als wenn jemand seufzt. Der Wind wird zugenommen haben. So erzeugt der Wind Töne in den Mauern. Warte. Horch genau hin. Nein, das ist kein Zufall. Komm! Es scheint, jeder Raum hat einen bestimmten Ton. Die Bibliothek ist auch ein Labyrinth der Töne. Kann sein, wenn wir die richtige Reihenfolge der Töne finden, führen Sie uns nach draußen. Was hörst du jetzt? Und jetzt? Manchmal, nicht wahr, haben zwei verschiedene Räume den gleichen Ton. Sie haben ja auch manchmal die gleiche Inschrift. Vielleicht gibt es ein Verhältnis zwischen Tönen und Inschriften. Hast du herausgefunden, was die Mauern der Bibliothek singen? Adson, der einzige Cantus, der ihr angemessen ist. Durch Küche und Ossarium, vorbei an den grinsenden Totenschädeln, gelangten wir hinaus und trafen vor der Schwelle des Pilgerhauses den streng blickenden Abt. Die ganze Nacht schon suche ich euch, Bruder William. Berengar ist verschwunden. Gleich in der Frühe des nächsten Tages ließ der Abt alle Mönche und Knechte nach dem Mitbruder suchen, vergeblich. Nur unter dem Strohsack in Berengars Zelle wurde ein blutiges Leintuch gefunden. Der blinde Jorge mochte es nicht glauben. Blut. Blut. Auch Alinardus, der Uralte, schüttelte den Kopf. Nein, nein. Wenn die dritte Posaune ertönt, kommt der Tod durchs Wasser. Mein Meister aber, da bleibt nichts als abzuwarten, zog sich in seine Zelle zurück, um die Geheimschrift zu entziffern, wie er sagte. Aber als ich heimlich nach ihm sah, lag er regungslos auf der Strohmatte, starrte zur Decke, kaute eines dieser Kräuter, die er immer bei sich hatte. Es schien, als verschaffte es ihm auf eigentümliche Weise Erregung und Ruhe zugleich. Denn er wirkte zwar völlig abwesend, aber von Zeit zu Zeit leuchteten seine Augen auf, als hätte sich gerade in seinem leeren Geist eine neue Idee entzündet. Diesen sonderbar aktiven Stumpfsinn habe ich bei keiner anderen Person je beobachtet. Ich war beunruhigt, tief verwirrt. Bin ich nicht den ganzen Tag ziellos umhergelaufen, auf der Flucht vor meinen sonderbar erregten Gedanken? Ich wollte mich Ubertin anvertrauen, so war es doch. Er schien zu ahnen, wie mir zumute war. Aber was er sagte, erregte mich noch mehr. Sie, in der Jungfrau Maria, hat sich die Weiblichkeit sublimiert. Und darum kannst du von ihr auch sagen, dass sie schön ist. Wie die Geliebte im Canticum Canticorum. Ließ ich mir nicht von Salvatore, sein wildes, abenteuerliches Leben erzählen, während er mir einen Kaasschmarrn zubereitete. Kaasschmarrn? Wie geht das? Fatschelis, nimm einen Kaas, nicht zu alt, nicht zu weich, mach klein Stickel in Quadri, o sicco ti piace. Dann stell auf Feuer einen Topf mit un poco di burro, ovvero destructo fresco, a rescia o fer. War nicht auch wieder und wieder die Rede von Fra Dolcino, wie er schließlich verbrannt wurde? All dies, Blut, Feuer, die Lieblichkeit Mariens, war es nicht so, dass es mich umnebelte, dass ich in der Nacht keine Ruhe fand, in die Bibliothek wollte, allein zu jenem Bild vom Weib in der Sonne, das den roten Drachen besiegt? Oder wollte ich mehr über Fra Dolcino erfahren? Hörte ich nicht auf dem Weg dahin eigentümliche Geräusche in der Küche? Sah ich nicht im Mondlicht einen Schatten aus der Küche fliehen? Ach, und sah ich nicht einen anderen Schatten plötzlich vor mir? Eine Frau. Weglaufen, sofort. Eine Frau. Ein Kind noch. 16. 17 höchstens. Denke ich heute. Zittert, weint. Sie soll sich nicht fürchten. Hab keine Angst vor mir. Versteht sie mich? Versteht mich nicht. Ich tu dir nichts. Hör doch. Diese Juan, wie bell. Du bist jung. Du bist schön. Ja, das war es wohl, was sie in ihrem Dialekt gesagt hat. Diese Juan. Diese Belle. Ihre Hand streichelt mir die Wange. Eine nie gekannte Lust überkam mich. Doch ich verspürte dabei keinen Schatten von Sünde in meinem Herzen. Gibt es denn wirklich einen Unterschied zwischen dem hehren Entzücken, von welchem die Heiligen sprechen? Und der heißen Lust, die meine erregte Seele in diesem Moment empfand? Ich weiß es nicht. Ich, alter Mann, weiß es so wenig wie der Junge. Was tue ich? Was sage ich dir? Auch du bist schön, meine Freundin. Was sonst kannst du sagen? Du bist schön, meine Freundin. Schön bist du. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die gelagert sind am Berge Gilead hernieder. Deine Lippen sind wie eine scharlachfarbene Schnur. Ließ das Bündel fallen, öffnete ihr Kleid, streifte es ab und stand vor mir wie Eva vor Adam. Deine Wangen sind wie der Ritz am Granatapfel zwischen deinen Zöpfen. Dein Hals ist wie der Turm Davids mit Brustwehr gebaut. Deine Brüste, zwei Rehzwillinge. Ihre Brüste, ihre... Sollte ich fliehen? Sollte ich bleiben? Und lieg schon in ihren Armen, Honig von ihren Lippen. O Liebe, Tochter der Wonne, o Feuer, o Süße, vergehen, saphirblau, lieblich, hochrot funkelnde Lohe und gleißendes Licht und funkelnde Lohe. Jetzt, da ich diese Zeilen schreibe, mit schon wieder zitternder Hand, weiß ich nicht, ob sie mir zittert wegen der schrecklichen Sünde, von der ich berichte, oder wegen der sündhaften Sehnsucht nach jenem fernen Geschehen, die mich dabei überfällt. Als ich die Augen nach einiger Zeit wieder öffnete und den Kopf drehte, war das Mädchen weg. In einer Ecke entdeckte ich ihr Bündel. Ich knüpfte es auf und erkannte im schwachen Mondlicht nicht gleich, was es enthielt. Dann aber begriff ich, zwischen Klumpen geronnenen Blutes und Fetzen von weichem, weißlichen Fleisch lag vor meinen Augen, tot, aber noch zuckend vom gallertartigen Leben der toten Innereien, durchzogen von schwärzlichen Adern, ein riesiges Herz. Herzog, wenn dies alles ist, was du mir beichten wolltest, nun, du hast gesündigt. Gegen das Keuschheitsgebot wie gegen deine Novizenpflichten. Kein Zweifel. Und gewiss darfst du das nie wieder tun. Aber so ungeheuerlich ist dein Fehltritt nun auch wieder nicht. Und außerdem, dass ein Mönch und Seelsorger wenigstens einmal in seinem Leben die fleischliche Leidenschaft selber erfährt, sodass er später nachsichtig und verständnisvoll mit den armen Sündern umgehen kann, denen er Trost und Rat spenden soll. Nun ja, lieber Arzon, man soll das nicht geradezu herbeiführen, bevor es geschieht. Aber wenn es denn einmal geschehen ist, soll man es auch nicht allzu sehr geißeln. Also geh mit Gott, mein Sohn, und reden wir nicht mehr davon. Fragen wir uns lieber, was die Ereignisse dieser Nacht zu bedeuten haben. Wer war das Mädchen? Und mit wem hatte sie ein Stelldichein? Das eben weiß ich nicht. Ich habe den Mann nicht erkennen können, der bei ihr war. Nun gut. Aber wir können aus einer Reihe sehr zuverlässiger Indizien schließen, wer es war. Zunächst und vor allem muss er alt und hässlich gewesen sein. Ein Mann, mit dem sich ein junges Mädchen nicht gern einlässt. Zumal, wenn es ein schönes Mädchen ist, wie du gesagt hast. Obwohl mir scheint, mein junger Spring ins Feld, dass du in deinem Durst ein wenig geneigt warst, jede Quelle köstlich zu finden. Warum muss er alt und hässlich gewesen sein? Weil das Mädchen nicht aus Liebe zu ihm ging, sondern für eine Portion Schlachtabfälle. Es war sicher ein Mädchen aus dem Dorf, das sich vielleicht nicht zum ersten Mal einem lüsternen Mönch aus Not hingeben wollte, um dafür etwas zu ergattern, womit es hungrige Mäuler stopfen kann. Eine Hure? Ein armes Bauernmädchen, lieber Arzon. Vielleicht hat sie zu Hause eine Schar kleiner Brüder, die sie ernähren muss. Wenn sie könnte, würde sie sich aus Liebe hingeben. Du hast mir erzählt, dass sie dich jung und schön fand. Und sie gab dir gratis und für deine Liebe, was sie einem anderen für ein Rinderherz und ein paar Lungenfetzen geben wollte. Und nach dieser freiwilligen Hingabe ihrer selbst fühlte sie sich so erhoben und tugendhaft, dass sie floh, ohne das Bündel oder sonst etwas mitzunehmen. Begreifst du nun, warum ich meine, dass der andere, mit dem sie dich verglichen hat, weder jung noch schön sein kann? Ferner muss es diesem hässlichen Alten möglich gewesen sein, ins Dorf hinunterzugehen und mit den Bauern Kontakte zu unterhalten, aus Gründen, die mit seinem Amt zu tun haben. Und er musste wissen, wie man Fremde heimlich in die Abtei herein und wieder hinausschleusen kann. Und er muss auch gewusst haben, dass es gerade heute Schlachtabfälle in der Küche gab. Vielleicht wollte er morgen sagen, die Tür sei versehentlich offen geblieben und ein Hund habe sie gestohlen. Und schließlich muss er einen gewissen Sinn für sparsames Wirtschaften haben. Ein Interesse daran, dass der Küche nicht allzu kostbare Lebensmittel entzogen werden. Andernfalls hätte er wohl ein gutes Lendenstück oder dergleichen herausgerückt. Du siehst, lieber Arzon, die Figur unseres Unbekannten gewinnt allmählich recht klare Konturen. Denn all diese Eigenschaften und Attribute passen hervorragend auf ein Wesen, in dem ich nicht zögern würde, unseren wackeren Scelerat zu erkennen. Bruder Remigius von Varagine. Oder aber, falls ich mich täuschen sollte, unseren undurchsichtigen Freund Salvatore, der übrigens, der aus dieser Gegend stammt, vermutlich sehr gut mit den Bauern reden kann und sicher weiß, wie man ein Mädchen dazu bringt, zu tun, was sie tun wollte, wenn du nicht dazwischen gekommen wärst. Ja, ihr habt gewiss recht. So wird es gewesen sein. Aber was können wir nun mit unserem Wissen anfangen? Nicht so, oder sehr viel. Die Geschichte kann mit den Verbrechen, die wir untersuchen, viel oder auch nichts zu tun haben. Andererseits, wenn der Celerat bei den Dolzinianern gewesen ist, erklärt das sehr gut sein Verhalten und umgekehrt. Doch in jedem Fall wissen wir jetzt, dass diese Abtei bei Nacht ein Ort ist, an dem so mancherlei seltsame Dinge geschehen. Und wer weiß, ob nicht unser Celerat und sein Gehilfe, die sich hier so ungeniert herumtreiben, auch sonst noch so manches wissen, was sie uns nicht sagen, aber sagen werden, jetzt, wo wir einiges in der Hand haben. Berengar betreffen? Als du, nun, sagen wir, mit anderen Dingen beschäftigt warst, bin ich Alinardus begegnet. Wieder kam er mir mit den Posaunen. Bei der ersten Hagel und Eis. Bei der zweiten, der dritte Teil des Meeres wird Blut. Und den ersten Toten hätten wir doch im Eis gefunden. Den zweiten im Blut. Bei der dritten Posaune, brennender Stern stürzt in den dritten Teil der Flüsse und Brunnen. Also liege dort unser dritter Bruder. Ich frage mich, ob an den Worten des Uralten nicht was sein könnte. Ob nicht ein teuflisches oder krankes Hirn hier Tote arrangiert. Nur Flüsse und Brunnen, in denen jemand ertrinken könnte oder ertränkt werden könnte, gibt es nicht in der Abtei. Wasser gibt es hier nur im Badehaus. Azo! Obwohl die Knechte haben doch längst auch das Badehaus durchsucht. Nicht richtig. Ich kam zufällig vorbei. Die haben bloß kurz die Tür aufgerissen. Halte die Lampe höher. Jede Wand. Alle leer. Die hier nicht. Seine Kleider da auf dem Boden. Die ist voll Wasser, bis oben hin. Das ist ein Grund. Komm näher mit der Lampe. Der da nackt liegt. Den kennst du. Das war Der Name der Rose von Umberto Eco. Zweiter Teil des Hörspiels in 4 Folgen nach der deutschen Übersetzung von Burkhard Kröber. Hörspielfassung Richard Hay. Musik Peter Zwetkow. Die Rollen und ihre Sprecher: Azon der Alte, Heinz Moog. Azon der Junge, Christian Schulz. William von Baskerville, Pinkas Braun. Abo, der Abt, Manfred Steffen, Malachias von Hildesheim, Rolf Beusen, Jorge von Burgos, Paul Hoffmann, Venantius von Salvemeck, Peter Lieck, Berengar von Arundel, Markus Beusen, Severin von St. Emmeram, Ernst Jacobi, Salvatore, Wolfgang Reichmann, Aimarus von Alessandria, Wolfgang Hinze, Alinardus von Grotta Ferrata, Wolfgang Büttner, Ubertin von Casale, Lukas Ammann, die junge Frau, Elektra de Salvo, Küchenmeister, Michael Habeck, sowie weitere Stimmen von Mönchen. Vokalise, Doris Linzer-Reiner. Musikalische Leitung, Ottmar Costa. Tontechnik, Uta von Reken. Toningenieur, Günther Hess. Aufnahmeleitung, Rainer Kositz. Dramaturgische Assistenz Irene Schuck. Regie Otto Düben. Sie hörten eine Produktion des Bayerischen Rundfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk und dem Südwestfunk.